Die ausländischen Persönlichkeiten verurteilen scharf die USA und die südkoreanischen Marionetten, die sich wie besessen mit den Provokationsmachenschaften für einen zweiten Koreakrieg gegen die D-Werker beschäftigen. Der Ehrenvorsitzende des Kommunistenverbandes Bulgariens, der Vorsitzende des ugandischen Nationalen Exekutivkomitees, der Panafrikanischen Bewegung, der Vorsitzende der nigerianisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und der Chef der Kim Il-sung-Bibliothek in Sofia, Bulgarien, hoben hervor, in ganz Südkorea würden nach dem Kommando der USA die gemeinsamen Militärübungen gewaltsam durchgeführt. Das beweise deutlich, wer den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel gefährde und die Lage nah an die Grenze eines Krieges treibe. Die USA sollten auf die feindselige Politik gegen die D-Werker verzichten, die gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea sofort einstellen und den Vorschlag der D-Werker für den Abschluss eines Friedensabkommens annehmen.